Du hast 3 Monate lang nichts von ihr gehört? Sie ist seit 3 Monaten unauffindbar. Sie war seit 3 Monaten nicht mehr in der Wohnung, nicht mehr im Cottage und bei keinem ihrer Freunde. Naja, vielleicht hat sie sich nach London abgesetzt oder nach Inverness. Oder sie segelt auf einem Slowboat to China. Nein, das hätte ich gehört, Johnny. Von irgendjemand erfährt man so etwas immer. Helen, ich verstehe, dass du dir Sorgen machst. Sorgen um Julia sind mehr oder weniger deine Biografie. Aber was mich betrifft, bin ich seit 5 Jahren nicht mehr dabei. Was Julia treibt oder nicht, interessiert mich nicht mehr. Und das weißt du auch. Also sag mir jetzt bitte, warum du mich hier... Ich wollte dich bitten, dass du sie suchst. Was sagst du da? Ich wollte dich bitten, dass du sie suchst. Kann doch nicht dein Ernst sein. Doch. Warum ich? Warum nicht die Polizei? Ich will nicht, dass die Polizei sich einmischt. Aber das sind Profis, Helen. Die haben einen Apparat zur Verfügung. Ich will nicht, dass die Polizei sich einmischt. Dann engagiere einen Privatdetektiv. Das kann ich mir nicht leisten. Also Polizei nicht, vielleicht aus guten Gründen. Dunkelmann im hellen Trenchcoat auch nicht, zu teuer. Wen hätten wir denn sonst? Ah, den guten Johnny in Paris. Gute Idee, der könnte mir doch vielleicht... Hör auf, Johnny. Johnny, Julia ist meine Tochter. Die mich kaputt gemacht hat. Nach allen Regeln der Kunst. Bis nichts mehr übrig war von mir. Nichts? Du hast dir ein neues Leben aufgebaut, oder? Weit weg von hier. Das hast du selbst vor 2 Minuten gesagt. Ich war zu alt für so etwas. Ich hatte einmal eine Tochter, einen Schwiegersohn und eine Enkeltochter. Jetzt habe ich ein kaltes Haus, die Kette vor der Tür und einen Fernsehapparat. Du weißt nicht, was du von mir verlangst. Doch, Johnny, das weiß ich. Das kannst du gar nicht wissen. Ich weiß auch, dass du zu tun hast. Warum alles wieder aufrühren? 1 Woche, Johnny. Opfere mir 1 Woche. Gut, Helen. 1 Woche. Ich danke dir. Bedanke dich heute in 1 Woche, wenn du dann noch Grund dazu hast. Julia suchen. Wo fange ich denn an? Ich habe die Schlüssel zu ihrer Wohnung. Und zum Cottage. Ich gebe sie dir. Und dann? Ich weiß es nicht. Wann hast du sie zuletzt gesehen, in Fleisch und Blut? Im Herbst. Am Freitag, dem 23. Oktober. Hier? Ja, nur kurz. Sie kam auf 1/2 Stunde. Allein? Ja. Und? Sie war sehr unruhig. Konnte kaum still sitzen. Sah dauernd auf die Uhr. Naja, du weißt... Ja, und warum in diesem Fall? Sie sagte mir nichts. Aber ich hatte das Gefühl, sie war verabredet. Mit einem Mann. Na, dann haben wir es doch. Ist doch alles klar. Hat sich mal wieder einen Kerl aufgegabelt und zieht mit ihm herum. Johnny, hasse sie von mir aus. Aber finde sie. Hol mir die Schlüssel. Ich habe sie hier. Besten Dank. Willst du bei mir wohnen? Ich glaube nicht. Du verlangst von mir, dass ich ein Grab öffne. Ist dir das klar? Das kann wahrer sein, als du denkst. Warum? Weil ich glaube, dass Julia tot ist. Ich lief los und sagte mir nichts wie weg. Nichts wie weg. Du hast die Zeche längst bezahlt. Wenn du bleibst, erwarte dich bestenfalls eine Rechts-Links-Kombination. Also, nichts wie weg. Mit diesem Text lenkte ich meine Schritte zu den 2 heilsten Menschen, die ich kannte. Sie wohnten in der Innenstadt. Hoch oben in einem schönen alten Gebäude, das inzwischen nur noch der Ruß zusammenhielt. An der Tür die Namen. Bill Ferguson, Rachel Scott. Welche jedoch seit 15 Jahren einander angetraut waren. Ich drückte auf die Klingel und läutete Armageddon ein. Ja, bitte. Bill Ferguson! Was darf sein? Ich werde Freiwillige für Weltkrieg 4. Wären Sie interessiert? Nein. Ist doch nicht wahr? Doch! Johnny Nixon! Johnny Nixon, herein mit dir! Ja, ich weiß nicht, ich besitze nur das eine Paar Trommelfälle. Rachel, komm und sieh, wer da ist! Was? Rat mal, wer da ist! Ich verstehe kein Wort! Ich schließe mich an! Schostakowitsch, die 10. Ich dachte, es wäre der Hurricane Betsy. Da Ach. Rachel! Komme! Warte, bis sie dich sieht. Wer? Allmächtiger. Hallo, Rachel. Fantastisch, dich wiederzusehen, Johnny. Ja, euch. Nicht noch eins? Oh! Das macht zusammen? Ach, wir zählen sie nicht mehr, wir legen sie nur noch ab. Ja, was bringt dich hierher? Julia. Julia? Ist ja fantastisch. Ich habe immer gehofft, ihr zwei nehmt Vernunft an und versöhnt euch. Ich meine... Halt die Klappe, Bill. Er liest zu viel Frauenzeitschriften, Johnny. Man muss ja sozusagen auf der Höhe bleiben. Was ist mit Julia? Ihre Mutter glaubt, sie ist tot. Was? Sie sagt, sie sei seit 3 Monaten verschwunden. Nicht ganz dasselbe. Sie meint ja. Und was hat das mit dir zu tun, Johnny? Sie hat mich gebeten, sie zu suchen bzw. zu finden. Ihre Mutter hat dich gebeten? Ja. Leg den Hobel weg und sucht Julia, einfach so. Einfach so. Hat ja Nerven. Sie weiß sich keinen Rat. Warum geht sie nicht zur Polizei? Das haben wir alles durchgekaut. Sie will unbedingt, dass ich es tue. Kehr um, Johnny. Wie? Kehr um und lass sie die Drecksarbeit selbst machen. Drecksarbeit? Alles, was mit Julia zu tun hat, ist Dreck. Rachel. Sie hat nie etwas anderes getan als gelogen und betrogen und sich wie eine Nutte aufgeführt. Und wenn sie wirklich tot ist, okay. Es ist aber hart, Rachel. Hart? Das nennst du hart? Nach allem, was sie deiner Tochter angetan hat? Jetzt reicht's, Rachel. Was hat sie meiner Tochter angetan? Rachel, was heißt das, was du eben gesagt hast? Ich muss nach dem Baby sehen. Nimm's ihr nicht übel, Johnny. Die meisten Frauen konnten Julia nicht ausstehen. Trotzdem. Was hat sie gemeint, Bill? Johnny, du weißt doch, wie Rachel mit Kindern ist. Sie hat Julia immer für eine Katastrophe als Mutter gehalten. Ich bekomm's ja doch heraus, Bill. Nicht von mir. Wann hast du Julia zuletzt gesehen? Vor über einem Jahr. Auf einer Silvesterparty. Mit wem war sie zusammen? Mit Philip Shaw. Ich dachte, er sei längst verheiratet. Ist er auch. So. So, so. Ich würde ja auf Rachel hören, Johnny. Also gleich kriege ich einen Komplex. Komplex? Ja, ich sehe Horden von Heinzelmännchen durch die Stadt schwärmen und an die Wände pinseln Johnny Go Home. Johnny, ich bin doch dein Freund. Hä? Schlafende Löwen soll man nicht wecken. Was ist das? Die Phrase des Monats? Was hast du denn zu gewinnen? Wer ist auf Gewinn aus? Ja, was soll's denn dann? Ich tue jemandem, den ich mag, einen Gefallen. Warum erschreckt dich das, Bill? Das erschreckt mich nicht. Mach mir doch nichts vor. Wenn's mich erschreckt hat, dann um deinetwillen. Oh, ich muss gleich weinen. Spiel dich nur nicht auf. Nach allem, was ich gehört habe, verkehrt Julia mit ein paar sehr ungemütlichen Leuten. Nenne mir ein paar. Ich sag nicht mehr. Mehr ist gut. Du reißt den Mund auf und kurz bevor was kommt, fällt die Klappe zu. Streiten wir nicht, Johnny. Wie sagen Sie den Western? Ein Mann muss tun, was er tun muss. Yay. Du bist so stur wie eh und je. Yay, yay. Vergessen wir das Ganze und trinken wir einen. Nein, danke. Johnny, komm. Ich gehe. Ein Glas. Nicht jetzt und nicht ein andermal. Was ist denn los? Wie lange hat's denn gedauert, Bill?